make. Listen closely to what I'm about to say. Hört euch ganz genau an, was ich jetzt gleich sage. God doesn't want us to act like Christians. Gott möchte nicht, dass wir uns verhalten wie Christen. He wants to change us so we are truly Christ-like people. Er möchte uns verändern, so dass wir wirklich Menschen sind, die wie Christus sind. Okay. He doesn't want us to just act like Christians. Er möchte nicht, dass wir uns einfach nur verhalten, als wären wir Christen. He wants to change us so we are truly Christ-like people. Er möchte uns so verändern, dass wir wahrlich Menschen sind, die wie Christus sind. I want us to look at some scriptures this morning that show a problem that certain people were having. Ich möchte euch heute einige Bibelstellen zeigen, wo es um Menschen ging, die bestimmte Probleme hatten. And it's a problem that is very easy for us to also have in our own lives. Und es sind Probleme, die wir auch sehr einfach in unserem Leben erfahren. We're going to read from John chapter 4 verses 19 and 20. Wir werden Johannes Kapitel 4 Verse 19 bis 20 lesen. And in this scripture it talks about we're reading about a woman who met with Jesus at a well. Und wir lesen dort von einer Frau, die Jesus am Brunnen getroffen hat. And we're going to just read the words that she spoke to Jesus as they began to have a conversation. Und wir lesen einfach nur die Worte, die sie zu Jesus gesprochen hat, als sie sich unterhalten haben. Okay, go ahead, Mark. Johannes Kapitel 4, Verse 19 bis 20. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Now it's very interesting, all of a sudden this woman realizes, here's a prophet in front of me. Es ist sehr interessant, dass diese Frau es sofort erkennt, hier ist ein Prophet vor mir. And so the automatic thing she starts to do is to begin to talk to him about religion. Und das Erste, was sie automatisch tut, ist, dass sie mit ihm über Religion spricht. So she starts to talk to him about what is right with religion. Also spricht sie mit Jesus darüber, was ist richtig in der Religion. It shows very clearly this woman had a religious background. Dort kann man ganz klar erkennen, diese Frau hatte einen religiösen Hintergrund. She had an understanding of religious doctrine. Sie hatte ein Verständnis von religiöser Lehre. And she began to talk to Jesus about this doctrine. Und sie hat mit Jesus über diese Lehre gesprochen. But the problem was, aber das Problem war, this woman's life was a complete mess. Das Leben dieser Frau war vollkommen durcheinander. She had tremendous problems in her life. Sie hatte große Probleme in ihrem Leben. She was broken inside. Sie war zerbrochen innen drin. She was dysfunctional in life. She couldn't carry on a whole or a healthy life. Sie hat nicht richtig funktioniert im Leben. Sie konnte kein vollständiges, gesundes Leben führen. We discover that she had had five husbands. Wir sehen in der Bibel, dass sie fünf Männer hatte. And the man she was now with was not her husband. Und der Mann, mit dem sie gerade zur Zeit zusammen war, war nicht ihr Ehemann. It speaks very clearly of a broken person. Dort wird ganz klar das Bild einer zerbrochenen Person gegeben. Somebody who has been hurt. Jemand, der verletzt wurde. Somebody who can't trust. Jemand, dem man nicht vertrauen kann. Someone who is having difficulty in life. Jemand, der Schwierigkeiten im Leben hatte. And yet the first thing that happens, und die erste Sache, die geschah, she starts to talk about religion. Sie fängt an, über Religion zu sprechen. She starts to talk about what is right and what is not right. Sie spricht darüber, was ist richtig und was ist nicht richtig. God wants us. Gott möchte, dass wir to have a relationship with him that is more than just religious. Dass wir mit ihm eine Beziehung haben, die mehr ist als einfach nur religiös. He wants us to have such a close relationship to him that our lives are changed. Er möchte, dass wir so eine nahe Beziehung zu ihm haben, dass sich unser Leben verändert. The problem that we often have is this. Das Problem, das wir oft haben, ist folgendes. We put our lives into compartments, into little boxes. Wir verpacken unser Leben in kleine Boxen oder in verschiedene Sektionen. And so we have our religious box. Wir haben also unsere religiöse Box. We're going to come to church. Wir gehen in die Kirche. We're going to lift our hands. Wir werden unsere Hände hochheben. We're going to pray. We're going to worship God. Wir werden beten. Wir werden Gott anbeten. We're going to be emotional and give ourselves to Him. Wir werden auch emotional sein und uns ihm hingeben. But then when we go out, aber wenn wir dann rausgehen, we're a different person. Dann sind wir ein anderer Mensch. And we live our life that we have outside. Und wir leben unser Leben, das wir draußen leben. So we have our religion, also haben wir unsere Religion, and we have our real life, und wir haben unser echtes Leben. And our real life could be completely broken, und unser echtes wahres Leben kann vollkommen zerbrochen sein. Our real life can be a complete mess, unser echt wahres Leben kann vollkommen durcheinander sein. But when we come into the church, aber wenn wir in die Kirche kommen, we come into a different situation. Dann sind wir in einer anderen Situation. We come into our religious part of life. Dann treten wir in unseren religiösen Teil des Lebens ein. Let me say it again to you. What I said at the very beginning. Lass mich noch mal sagen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. God doesn't want us to just act like Christians. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur uns wie Christen verhalten. He wants to change our lives so we are truly Christ-like people. Er möchte unser Leben verändern, dass wir wirklich Menschen sind, die wie Christus sind. And that's a challenge to us. Und das ist eine Herausforderung für uns. We have to open our hearts up. Wir müssen unser Herz öffnen. We have to get very honest about who we are and where we are. Wir müssen sehr ehrlich damit umgehen, wer wir sind und wo wir sind. And we have to be willing to let God come in and do some changes in our lives. Und wir müssen bereit sein, dass Gott hineinzulassen, dass er einige Dinge in unserem Leben verändert. Let's look at another scripture that points this out. Lass uns eine andere Bibelstelle anschauen, die das unterstreicht. Matthew chapter 7 verses 22 and 23. Matthäus Kapitel 7 Verse 22 bis 23. This is a very difficult scripture to understand. Das ist eine sehr schwierige Bibelstelle, um die zu verstehen. Let's read this. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen: Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen: Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Wow. Wow. Here's people going out doing the work of God. Dort sind Menschen, die hinausgehen und die Werke Gottes tun. They're casting out demons in the name of Jesus. Sie treiben böse Geister aus im Namen Jesu. It says that they're doing miracles. Dort steht, sie tun Wunder. In Jesus' name. In Jesu Namen. And yet God says, und trotzdem sagt Gott, go on, get away from me. Geht hinfort von mir. I never knew you. Ich kannte euch niemals. Depart from me, you who work iniquity or lawlessness in the original. You're doing your own thing. Im Original steht, geht hinfort von mir, die ihr gesetzlos seid, die ihr eure eigenen Sachen tut. How can that be? Wie kann das sein? People are doing these great religious works. Menschen tun diese großartigen religiösen Werke. It didn't say that they were doing them in their own name. Dort steht auch nicht, dass sie sie im eigenen Namen getan haben. It said that they were doing them in the name of Jesus. Sie haben das in Jesu Namen getan. What can be wrong with that? Was kann falsch damit sein? The wrong part of that we see in what Jesus says. Das, was sie falsch gemacht haben, sehen wir in dem, das, was Jesus sagt. He said, get away from me, I never knew you. Er sagt, geht hinfort von mir, ich kannte euch nie. Now, that word knew, this word knowing is a very, very strong word. Dieses Wort kennen ist ein sehr starkes Wort. In fact, we find that exact same Greek word in another scripture. Wir sehen dieses gleiche griechische Wort in einer anderen Bibelstelle. From Luke chapter 1. Aus Lukas Kapitel 1, Vers 34. Vers 34. And here's what Mary said. Und dort sagte Maria. She said, Mary said to the angel, Maria, how can this be that I'm going to have a baby since I never knew a man? Maria sagte zum Engel, wie kann das zugehen, dass ich ein Kind empfange? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen gewesen. Now, of course, she. Now, did you read that scripture? Read the scripture. Ja, okay. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Is that right? Yeah, keinem Mann. But in another scripture it says, I never knew a man. In einer anderen Bibelstelle steht, ich kannte niemals einen Mann. Kennen. Yeah. You used the word kennen. Okay, I super light. Okay. And so this is how strong that scripture is. Das ist also die Kraft dieses Wortes in der Bibelstelle. God is talking about having close relationship with you. Gott spricht davon, eine ganz enge Beziehung mit dir zu haben. Of course she knew men. Natürlich kannte sie Männer. Of course she knew Joseph. She had a knowledge of Joseph. Natürlich kannte sie Joseph. Sie wusste, dass Joseph da ist und kannte ihn. But she didn't have such a close relationship that she could give birth to a child. Aber sie hatte keine so nahe Beziehung zu ihm, dass sie ein Kind von ihm empfangen würde. Now I don't want to get weird with this or anything. Don't please understand. Ich möchte jetzt nicht komisch darüber sprechen. Bitte versteht mich. But this is what I want us to understand. Aber ich möchte, dass wir das verstehen. We can have religion. Wir können Religion haben. And not really know him. Aber wir kennen ihn nicht wirklich. And we need to really be careful. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein. That we don't just have our religious life. Dass wir nicht einfach unser religiöses Leben haben. And miss what God desires. Und das verpassen, was Gott für uns verlangt. He desires such a closeness and relationship with us. Er möchte so eine Nähe und so eine enge Beziehung mit uns. That we His life will be birthed in us. Dass sein Leben in uns geboren wird. It will come alive in us. Dass es lebendig in uns wird. And we will be different people. Und dass wir andere Menschen sein werden. We will not be one way when we're doing our religious thing. Wir reagieren nicht auf die eine Seite, eine Art und Weise, wenn wir in unserem religiösen Leben sind. And then a different one when we're out in real life. Und leben dann anders, wenn wir draußen im echten Leben stehen. That's not what God desires. Das möchte Gott nicht. So now how does this happen? Wie geschieht das also? How do we get to this place where we can really have this closeness where God changes us? Wie kommen wir an diesen Ort, wo wir wirklich diese Nähe haben, wo Gott uns verändert? So many times we live in a fantasy world. So oft leben wir in einer Fantasiewelt. We live in this make-believe place. Wir leben in diesem wunderbaren Ort. This make-believe place that we say, oh, everything is wonderful. Dort, wo wir sagen, oh, alles ist wunderbar. And God is so good to me. Und Gott ist so gut zu mir. And then 5 minutes later. Und 5 Minuten später. Everything is so bad. Alles ist so schlecht. Why is life so hard? Warum ist das Leben so schwer? Something is wrong. Irgendwas ist falsch. We're broken inside. Wir sind zerbrochen innen drin. And yet we live in this fantasy world that, hey, everything with God is okay. Und trotzdem leben wir in dieser Fantasiewelt, alles mit Gott ist in Ordnung. I don't want to live in a fantasy. Ich möchte nicht in einer Fantasie leben. I want us to have a relationship with God that is absolutely reality. Ich möchte, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben, die Realität ist. Not a religious group of people. Nicht nur einfach eine religiöse Gruppe von Menschen. A family of God who is transformed by God's grace and by God's power. Gottes Familie, die transformiert wird von Gottes Gnade und Gottes Kraft. Who are truly living out Christ-likeness. Die wirklich ein Christusartiges Leben führen. When people look at you in real life, they say, man, there's something different about that person. Wenn Menschen sich dich im echten Leben anschauen, sagen die, Mann, da ist etwas anders mit dieser Person. That person is whole inside. Diese Person ist vollständig innen drin. They're not going around in life broken and always with all kinds of problems. Sie laufen nicht im Leben völlig zerbrochen umher mit allen möglichen Problemen. Even though everything around them is falling apart, they don't fall apart. Obwohl alles um ihnen herum zusammenbricht, brechen sie nicht zusammen. That's the kind of relationship we can have and that's the kind of relationship God wants for us to have. Diese Art von Beziehung können wir haben und diese Art und Beziehung will Gott auch mit uns. He doesn't want you falling apart every time some little simple thing happens in your life. Er möchte nicht, dass wir zusammenbrechen jedes Mal, wenn irgendeine kleine Sache in unserem Leben geschieht. The creator of heaven and earth is living inside of you. Der Schöpfer von Himmel und Erde lebt in dir drin. The one who provides all security. Derjenige, der alle Sicherheit gibt. The one who with whom is nothing impossible. Derjenige, mit dem nichts unmöglich ist. He lives inside of you. Er lebt in euch. And we can have a successful, solid, wholesome life. Und wir können ein erfolgreiches, solides und vollständiges Leben haben. His The Bible says when we've got his spirit, we have love, peace and joy. In der Bibel steht, wenn wir seinen Geist empfangen, dann werden wir Liebe und Freude haben. His spirit. Sein Geist. Love, joy and peace in our lives. Liebe, Friede und Freude. Even if it's the worst circumstance you can possibly face. Selbst wenn man in den schlechtesten Umständen steckt, in denen man stecken kann. It's like the young man going into the furnace in Babylon. Wie dieser junge Mann, der the fire. Der ins Feuer geht in Babylon. And they went in and they said, "Hey, it's okay." Und sie gingen hinein und sagen, das ist in Ordnung. We know God can save us if he wants to save us. Wir wissen, Gott kann uns retten, wenn uns retten will. But if he doesn't save us, it's okay. Aber wenn uns nicht rettet, dann ist das in Ordnung. I'm at peace. Ich bin im Frieden. I'm in such a place in my life. Ich stehe in so einem Ort in meinem Leben. That I know I can trust God. Dass ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann. And the circumstances are not dictating how I live my life. Und die Umstände diktieren nicht, wie ich mein Leben zu führen habe. Are you letting circumstances control you? Lässt du die Umstände dich kontrollieren? Do they break you down every time something hard happens in your life? Zerbrechen sie dich jedes Mal, wenn etwas schwierig läuft in deinem Leben? Or can you stand in life in a whole way, in a functional way? Oder kannst du im Leben stehen auf eine vollständige Art und Weise und eine funktionierende Art und Weise? Have you let God come and heal your broken heart? Hast du Gott kommen lassen, um dein zerbrochenes Herz zu heilen? He wants to heal your heart. Er möchte dein Herz heilen. He wants you to be whole. Er will, dass du vollständig bist. He wants you to be complete and the person he's created you to be. Er will, dass du vollständig bist und diejenige Person bist, zu der er dich geschaffen hat. Well, we've got to recognize. Aber wir müssen erkennen. Let's not just be religious. Lass uns nicht einfach nur religiös sein. Let's really have a relationship. Lass uns wirklich eine Beziehung haben. So let's look at some keys to this relationship. Lass uns also einige Schlüssel anschauen für diese Beziehung. Right after Jesus encountered this woman and talked to her about faced this religious response from the woman. Nachdem Jesus zu dieser Frau gekommen ist und er er gehört hat, wie diese Frau religiös mit ihm gesprochen hat, he said something that I believe is a key for us today. Sagte er etwas, was für uns heutzutage ein Schlüssel ist. John chapter 4 verse 24. Johannes Kapitel 4 Vers 24. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Gott ist Geist, und diejenigen, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. And I want to take a close look at these two things, spirit and in truth. Und ich möchte mir ganz genau diese beiden Wörter anschauen, Geist und Wahrheit. Not in a religious way. Nicht auf eine religiöse Art und Weise. We want to worship God. We want to connect with him in spirit and in truth. Wir möchten Gott anbeten und uns mit ihm verbinden im Geist und in der Wahrheit. And so, let's look first of all at spirit. Lass uns erst anschauen, was das Wort Geist bedeutet. We're not talking about worshiping God and connecting with him in our intellect. Wir reden nicht, dass wir Gott anbeten und uns mit ihm verbinden, nur in unserem Intellekt. We're not coming and searching out in an intellectual way to relate to God. Wir suchen nicht auf eine intellektuelle Art und Weise, mit Gott in Verbindung zu treten. So we don't study our religion. Also studieren wir nicht unsere Religion. So that we can know all the right things. Dass wir all die richtigen Dinge wissen. And then we will be in connection with God. Und dann werden wir in Verbindung mit Gott treten. That's not what it says. Das steht nicht dort. It doesn't say know all the right doctrine. Dort steht nicht nein all die richtige Doktrin. Know what it is you're supposed to believe. Wisst einfach alles, was ihr glauben müsst. And then you're connected to God. Und dann seid ihr verbunden mit Gott. It says we worship him in spirit. Dort steht, wir beten ihn an im Geist. Another area it doesn't say is we don't, it's not a relationship of emotions. Und dort steht auch, dass es keine Beziehung der Emotionen ist. It's not, oh, when I feel good, then I'm connected to God. Es ist nicht so, dass wenn ich mich gut fühle, dann bin ich verbunden mit Gott. So many times we have this attitude of when I feel so good, then things are right. So oft haben wir diese Einstellung, wenn sich die Dinge gut anfühlen, dann ist alles richtig. No. Even when you don't feel good. Nein, selbst wenn du dich nicht gut fühlst. God is true. Gott ist wahr. God does not change. Gott verändert sich nicht. And even though you might not, your emotions may be really mixed up and real chaotic. Und obwohl deine Emotionen vielleicht vollkommen durcheinander sind und chaotisch sind. We're not judging our connection with God by emotions. Dann beurteilen wir unsere Verbindung zu Gott nicht über unsere Emotionen. Now it's great to have good emotions. It's wonderful. Schön, gute Emotionen zu haben. But it's really bad to have bad emotions. Und es ist auch wirklich schlecht, schlechte Emotionen so zu haben. So don't try to establish your connection with God by your emotions. Versucht also nicht, eure Verbindung zu Gott herzustellen über eure Emotionen. We relate to God, we connect to him first by spirit. Wir verbinden uns mit Gott zuerst durch den Geist. Now, here, let's get some basics real clear about spirit here. Und lass uns hier ein paar grundlegende Sachen klären über Geist. Spirit is the deepest part within us. Geist ist das tiefste Herz in uns drin. Now we as humans have a problem. Als Menschen haben wir ein Problem. All humans have a sickness. Alle Menschen haben eine Krankheit. This sickness began with Adam and Eve. Diese Krankheit begann mit Adam und Eva. And this disease passed down to all human beings. Und diese Krankheit wurde weitergeleitet an alle Menschen. And that is that we have the sickness of sin. Und zwar, dass wir die Krankheit der Sünde in uns tragen. And that sin has separated us from God. Und die Sünde hat uns getrennt von Gott. And that sickness must be healed. Und diese Krankheit muss geheilt werden. And Jesus provides the healing for that. Und Jesus gibt die Heilung dafür. Let's look at Ephesians chapter 2 verse 1. Lass uns Epheser Kapitel 2 Vers 1 lesen. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Very easy. Sehr einfach. Our spirits because of this because of sin that is passed down from Adam and Eve. Unser Geist wegen der Sünde, die von Adam und Eva an uns weitergereicht wurde. Our spirits were dead. Unser Geist war tot. They were not connecting to God. Er hat sich nicht mit Gott verbunden. But through the sacrifice of Jesus Christ. Aber durch das Opfer von Jesus Christus. Our spirits are made alive now. Wird unser Geist lebendig gemacht. When we come to Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen. And we say, forgive me. Und wir sagen, vergib mir. I come to you. Ich komme zu dir. I make you my Lord and my King. Ich mache dich zum Herrn und König. What happens is the Bible says the spirit that was dead. Was dann geschieht ist, dass wie die Bibel das beschreibt, unser Geist war tot. Is now made alive. Wird jetzt lebendig. And now we can connect to God. Und jetzt können wir uns mit Gott verbinden. So that's the very first thing. Das ist die erste Sache. And if you have not come to that place in your life. Und wenn du noch nicht in deinem Leben an diese Stelle gekommen bist. If you are only in church and doing Christian things because you think it's the right thing to do. Wenn du einfach nur in die Gemeinde kommst und christliche Dinge tust, weil du denkst, das ist das Richtige. You need more than that. Du brauchst mehr als das. Your spirit needs to be made alive. Dein Geist muss lebendig gemacht werden. And that happens when you bow your knee before Jesus Christ. Und das geschieht, wenn du dein Knie beugst vor Jesus Christus. You ask him to forgive your sins that have made your spirit dead. Du bittest ihn, dass er deine Sünde vergibt, die deinen Geist zum Tod gebracht hat. And he gives life to you. Und er gibt dir das Leben. And now you have the ability to connect to God. Und dann hast du die Fähigkeit, dich mit Gott in Verbindung zu setzen. The second thing that happens about our spirits. Die zweite Sache, die geschieht mit unserem Geist. It's not just only our own spirit. Es ist nicht nur unser eigener Geist. What happens then is God's spirit comes and lives inside of us. Und zwar kommt Gottes Geist dann in uns hinein und lebt in uns. And he joins with us. Und er verbindet sich mit uns. So when we relate to God, we're not just relating out of our own ability. Wenn wir uns also zu Gott beziehen, dann beziehen wir uns nicht zu Gott aufgrund unserer eigenen Fähigkeit. He's made us alive. Er hat uns lebendig gemacht. And then he comes and lives in us. Und dann kommt er und lebt in uns. And so out of this relationship we relate to God. Aus dieser Beziehung heraus verbinden wir uns mit Gott. We're going to read Romans chapter 8 verses 8 through 11. Wir lesen jetzt Römer Kapitel 8 Verse 8 bis 11. An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. So, we're relating to God not by just intellect. Wir beziehen uns also zu Gott nicht nur über unseren Intellekt, über unseren Verstand, not just by emotions, nicht nur über unsere Emotionen, but we're connecting with him spirit to spirit. Sondern wir verbinden uns mit ihm von Geist zu Geist. Remember where the scripture said, depart from me, I never knew you. Denk nochmal an die Bibelstelle, wo Jesus gesagt hat, hinfort von mir, ich habe euch nie gekannt. We want to know him. Wir möchten ihn kennen. In reality. In der Realität. So, spirit, first of all. Zuerst also Geist. Secondly, in truth. Das zweite ist in der Wahrheit. Again, sometimes we live in this imaginary world. Manchmal leben wir in dieser Fantasiewelt. We're not really living in truth. Wir leben nicht wirklich in der Wahrheit. We smile and we pretend like everything is wonderful when it's not. Wir lächeln und wir tun so, als wäre alles wunderbar, wenn das nicht so ist. We go around doing good religious things. Wir gehen umher und tun gute religiöse Dinge. Because we think it's the right thing to do. Weil wir denken, das ist das Richtige, das wir zu tun. Doing good religious things, that's not bad. Gute religiöse Dinge zu tun, das ist nicht schlecht. It's better than doing bad things. Es ist besser als schlechte Dinge zu tun. But that's not what connects us to God. Aber das verbindet uns nicht mit Gott. And we want to live in truth. Und wir wollen in der Wahrheit leben. If we're broken, let's be honest about it. Wenn wir zerbrochen sind, dann lass uns ehrlich damit sein. Let's not try to live in this fantasy world that says we're not. Lass uns nicht versuchen, in dieser Fantasiewelt zu leben und sagen, das ist nicht so. So, one of the elements of truth is being honest. Ein Element der Wahrheit ist, dass wir ehrlich sind. But another element of truth is living in what is really true. Aber ein anderes Element von Wahrheit ist, dass wir wirklich in dem leben, was wahr ist. Now, many times when people think about the truth, oft wenn Menschen über die Wahrheit nachdenken, they think about facts. Dann denken sie über Tatsachen. And so they say, okay, these things are the truth. Und dann sagen sie, diese Dinge, das ist Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5, these are the truth. 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Wahrheiten. Now, in a religious way, we think, okay, the Bible tells us what the truth is. Auf religiöser Ebene sagen wir, die Bibel sagt uns, was die Wahrheit ist. And so we look in here and we study and we say, okay, I found the truth. Also schauen wir hinein, studieren die Bibel und sagen, das ist die Wahrheit. The truth is, you shall not and you shall not and you shall. Die Wahrheit ist, du sollst nicht und du sollst. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. We're really missing something. Wir verpassen etwas hier. That really is not the truth. Das ist nicht wirklich die Wahrheit. Let me tell you what Jesus says the truth is. Lasst mich euch sagen, was Jesus sagt, was Jesus über die Wahrheit sagt. And so let's listen really closely to this. This is very, very important for us. Und lasst uns ganz, ganz genau zuhören. Das ist sehr wichtig für uns. Because this is what can change us from being a religious person to being a truly connected person to God. Denn das kann uns verändern von einer religiösen Person zu einer Person, die wirklich in Verbindung mit Gott steht. This is what Jesus said. Folgendes sagte Jesus. John chapter 14 verse 6. Johannes Kapitel 14 Vers 6. Jesus antwortete: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Did you catch that? Habt ihr das gemerkt? Jesus didn't say the scripture is the truth. Jesus hat nicht gesagt, die Bibel ist die Wahrheit. The scripture would be different at that time. Die Schrift ist die Wahrheit. He said, I am the truth. Er sagte, ich bin die Wahrheit. That's different. Das ist unterschiedlich. He didn't say facts are the truth. Er sagte nicht, diese Tatsachen hier sind die Wahrheit. Now I don't want to take away from this at all, please. Ich möchte nichts da wegnehmen. Bitte missversteht mich hier nicht. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. I really love it. Ich liebe sie wirklich. But we have got to see the difference between facts and the truth. Aber wir müssen den Unterschied sehen zwischen Fakten und der Wahrheit. Jesus was the truth. Jesus war die Wahrheit. Now, you want me to throw some real a real challenge at you? Soll ich euch jetzt mal richtig herausfordern? About facts. Über Tatsachen. Did you realize that Jesus broke the law and never sinned? Habt ihr erkannt, dass Jesus das Gesetz gebrochen hat, aber niemals gesündigt hat? He broke the scriptures of his day. Er hat die Schriften, die damals die grundlegende Lehre war, gebrochen. Now, I'm not encouraging anyone to break the scriptures. Und ich möchte keinen hier ermutigen, die Schrift zu brechen. But I'm trying to show you the difference between he is the truth. Aber ich möchte euch hier versuchen, den Unterschied zu zeigen zwischen er ist die Wahrheit and facts and written things are the truth. The difference between that. Und Tatsachen und niedergeschriebene Dinge sind die Wahrheit. Der Unterschied zwischen den beiden. The Pharisees came to Jesus continually and they said, "Why do you keep breaking the law?" Die Pharisäer sind immer wieder zu Jesus gekommen und haben ihn gefragt, "Warum brichst du das Gesetz?" The law says you cannot work on the Sabbath. Das Gesetz sagt, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. The law says you cannot gather food these things that you're doing on the Sabbath. Die Schrift sagt, ihr dürft diese Dinge, dieses Essen nicht sammeln am Sabbat. He was higher than those written things. Er stand höher als diese niedergeschriebenen Dinge. He was the truth. Er war die Wahrheit. And so we have to be very careful in understanding that. Also müssen wir sehr vorsichtig sein und das verstehen. There are people who are living religious lives. Es gibt Menschen, die leben religiöses Leben. They are doing all the things according to the facts. Sie tun alles gemäß dem Gesetz oder der Schrift. They're doing all the right things in the right way. Sie tun all die Dinge auf die richtige Art und Weise. But they are missing the truth. They're not connected. Aber sie verpassen die Wahrheit. Sie sind nicht verbunden. We relate to God by spirit and in truth. Wir beziehen uns zu Gott im Geist und in der Wahrheit. When we go into the scriptures. Wenn wir in die Schrift gehen. We must embrace the truth, Christ himself. Dann müssen wir die Wahrheit umarmen, Christus selber. And we let the truth, Christ himself, live in us. Und wir lassen die Wahrheit, Christus selbst, in uns leben. We let him be alive inside. Wir lassen ihn lebendig werden in uns. And that's the truth being alive inside of us. Und das bedeutet, dass die Wahrheit in uns lebendig wird. The truth sometimes goes a little different from the facts. Manchmal weicht die Wahrheit von den Tatsachen ab. A woman is brought before Jesus and the law says she's to die. Eine Frau wird vor Jesus gebracht und das Gesetz sagt, sie soll sterben. The truth said no. Aber die Wahrheit sagte nein. The truth said she's got mercy. Die Wahrheit sagte, sie empfängt Gnade. The facts said die Tatsachen sagen, sie muss sterben. The truth said no, mercy. Die Wahrheit sagte nein, Gnade. She's forgiven. Ihr wird vergeben. She doesn't deserve to be forgiven, but she's forgiven. Sie verdient es nicht, dass ihr vergeben wird, aber ihr wird vergeben. The truth says we should all be condemned. Die Wahrheit sagt, wir sind alle verflucht. Excuse me. The facts say. The facts say. Die Tatsachen sagen, wir sind alle verflucht. The facts say we can never please God. Die Tatsachen sagen, wir können Gott niemals zufriedenstellen. But the truth. Aber die Wahrheit. Jesus himself. Jesus Christus selber. Declares us forgiven. Deklariert, dass uns vergeben wird. Declares us changed. Deklariert, dass wir verändert werden. And transforms our lives. Und transformiert unser Leben. That's the truth. Das ist die Wahrheit. The truth is that you are accepted by God. Die Wahrheit ist, dass du angenommen bist von Gott. The facts say there's no way I deserve to be accepted. Die Tatsachen sagen, es gibt keinen Weg, wie ich überhaupt angenommen werden kann. You know, I've talked to you often about the difference between the law and grace. Ich hab mit euch oft über den Unterschied zwischen Gnade und dem Gesetz gesprochen. And how the law says, here's the purpose of the law. Und hier ist der Sinn vom Gesetz. And I didn't put the scripture up, but the purpose of the law, the Bible says. Der Sinn des Gesetzes steht in der Bibel. is that it's a schoolmaster to lead us to Jesus. Es ist it's a schoolmaster. It's a teacher. Es ist ein Lehrer, der uns zu Jesus führt. It leads us to Christ. Es führt uns zu Christus. The law is good. Das Gesetz ist gut. Do you know why the law is good? Wisst ihr, warum das Gesetz gut ist? The Bible says it's not good because it can transform us. In der Bibel steht nicht, dass das Gesetz gut ist, weil es uns verändern kann. But it because it shows us that we fail. Sondern weil es uns zeigt, dass wir versagen. It shows us that we need help. Es zeigt uns, dass wir Hilfe benötigen. That's what's good about it. Darum ist das Gesetz gut. If I give you a test in mathematics. Wenn ich dir einen Test in Mathe gebe. If mathematics is important in your life. Wenn Mathe wichtig in deinem Leben ist. And I give you a test in mathematics. Und ich gebe dir einen Mathe-Test. And you fail that test terribly. Und du versagst vollständig in diesem Test. What should you do? Was solltest du dann tun? Should you continue taking the test over and over and over? Solltet ihr immer wieder den Test durchführen? And fail every time over and over and over? Und immer wieder versagen? No. Nein. You're gonna try to learn the math. Nein, ihr versucht Mathe zu lernen. You're gonna try to change where you are. Du versuchst die Situation zu ändern, in der du bist. The test shows you that you fail and that you've got something that you need more. Der Test zeigt, dass du versagst und dass du eine höhere Fähigkeit benötigst. The test is good. Der Test ist gut. Shows you where you are. Er zeigt, wo du stehst. Now you make the change. Jetzt machst du die Veränderung. You don't stay with the test all the time. Du bleibst nicht immer auf dem Level und machst den Test. You say, okay, I learn from the test. Du sagst, ich lerne von dem Test. Now I'm going to go to Christ and I'm going to be changed in my life. Jetzt werde ich zu Christus gehen und mein Leben wird sich verändern. And you learn and you grow. Und du lernst und du wächst. The law is good in that it shows us we fail. Das Gesetz ist gut, denn es zeigt, dass wir versagen. And it leads us to Jesus. Und es führt uns zu Jesus. And Jesus is our hope. Jesus ist unsere Hoffnung. He is the truth. Er ist die Wahrheit. And so we hold on to him. Also halten wir uns an ihm fest. Now, it gets a little confusing. Es wird etwas, es wird etwas verwirrend. Because we often just look at the scriptures as here's the truth and we hold on to this. Oft nehmen wir die Schrift und sagen, hier ist die Wahrheit und wir halten uns an der Wahrheit fest. In one way that's true. Auf der einen Art und Weise ist das richtig. But we must hold on to this with the right attitude. Aber wir müssen uns daran festhalten mit der richtigen Einstellung. And let me go to a scripture that where Jesus made a distinction about that attitude. Und lasst mich euch eine Bibelstelle zeigen, wo Jesus einen Unterschied gemacht hat in dieser Einstellung. It is in John chapter 5, let's see, or 4, let's see, 5. John chapter 5, the last scriptures, the last one. John chapter 5, verse 38 through 40. Johannes Kapitel 5, Verse 38 bis 40. Und ihr tragt seine Botschaft nicht in eurem Herzen, weil ihr mir, dem er gesandt hat, nicht glaubt. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich. Dennoch verweigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. You see, these people were very committed religious people. Diese Menschen waren sehr hingegebene religiöse Menschen. They were doing the right things religious-wise. Sie haben die richtigen Dinge getan auf religiöser Ebene. What can be wrong with searching the scriptures? Was kann falsch damit sein, die Schrift zu durchsuchen? In itself, that's not wrong. Die Schrift selbst zu durchsuchen ist nicht falsch. That's a good religious thing. Das ist eine gute religiöse Sache. Search the scriptures. Durchsucht die Schrift. But Jesus said, hey, you're missing it. Aber Jesus sagt, ihr verpasst etwas. You're searching the scriptures because you think that in them you have life. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr denkt, in der Schrift habt ihr das Leben. But you're making a mistake. Aber hier ist ein Fehler. It's not in these facts that you have life. Es ist nicht in den Tatsachen, die hier stehen, dass ihr das Leben habt. These facts are to lead you to Christ. Diese Tatsachen sollen euch zu Christus führen. And it is in me that you have life. In mir habt ihr das Leben. And so when we are searching the scriptures, wenn wir also die Schrift durchsuchen, we need to be searching them with this heart of I want to find Christ in the scriptures. Dann müssen wir sie durchsuchen mit dem Herzen, ich möchte Christus finden in dieser Schrift. I want to come to him. Ich möchte zu ihm kommen. I want to be filled with him. Ich möchte von ihm erfüllt sein. I want to know him. Ich möchte ihn kennen. I want to be in relationship with him. Ich möchte in Beziehung mit ihm stehen. We can find him in the scriptures. Wir können ihn finden in der Schrift. Now, We have this challenge. Wir haben diese Herausforderung. Jesus lived more than 2000 years ago. Jesus lebte mehr als 2000 Jahre her. If I say he's the truth, wenn ich sage, er ist die Wahrheit, and he lived 2000 years ago, und er lebte vor 2000 Jahren, how do I connect with the truth? Wie kann ich mich mit der Wahrheit verbinden? Let me give you a picture. Lass mich euch hier ein Bild geben. Let me pretend. Lass mich vorstellen. Totally pretend now, everybody. Einfach nur vorstellen. That I am the truth. Dass ich die Wahrheit bin. Jim Johnson is the truth. Jim Johnson ist die Wahrheit. And if you want to know the truth, you have to get to know Jim Johnson. Und wenn du die Wahrheit wissen willst, dann musst du Jim Johnson kennenlernen. Now, pretend this. Stellt euch nun Folgendes vor. That I move to California. Don't worry, I'm not leaving, but pretend I move to California. Stellt euch einfach vor, ich ziehe nach Kalifornien um. And you've got a great challenge. Und ihr habt eine große Herausforderung steht vor euch. The truth is not here anymore. Die Wahrheit ist nicht mehr hier. How do you get to know the truth? Wie kannst du die Wahrheit kennenlernen? You are going to try to discover everything you can discover about me. Ihr werdet versuchen alles zu versuchen zu entdecken über mich. You're going to talk to everyone you can talk to about who I was. Ihr werdet mit allen möglichen Leuten sprechen und fragen, wer war Jim Johnson? How I acted in my life. Wie hat er in seinem Leben, wie hat er gelebt? What I thought. Was hat er gedacht? How I treated people. Wie hat er die Menschen behandelt? Everything that I did, you're going to search it out with all of your heart if you want the truth. All die Dinge, die ich getan habe, ihr werdet mit von ganzem Herzen nach diesen Dingen suchen, wenn ihr die Wahrheit kennen wollt. And that's the attitude we need to take with Jesus. Und diese Einstellung müssen wir auch mit Jesus haben. When we look into the scriptures, wenn wir in der Bibel schauen, we are searching out for Christ. Dann suchen wir nach Christus. We are looking, God, reveal yourself to me. Wir bitten Gott, offenbar dich selbst mir. I want to worship you. I want to connect with you, not in religious ways. Ich möchte dich anbeten und ich möchte mich mit dir verbinden, nicht auf eine religiöse Art und Weise. I want to connect with you in spirit. Ich möchte mich mit dir in Verbindung setzen im Geist. And I want to connect with the truth. Und ich möchte mich mit der Wahrheit in Verbindung setzen. Christ himself. Christus selber. I want to challenge you this morning. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern. How much time do you spend searching out Jesus? Wie viel Zeit verbringst du damit, nach Jesus zu suchen? We have a record of him here. Wir haben hier eine Niederschrift von ihm. And as much as I have said, don't rely on the facts. Und so sehr ich jetzt gesagt habe, verlasst euch nicht nur auf die Tatsachen. I'm going to say to you, search out the scriptures. Sage ich zu euch, durchsucht die Schrift. We can have relationship with God through the scriptures. Wir können eine Beziehung mit Gott haben durch die Schrift. Because the scriptures reveal Christ to us. Weil die Schrift uns Christus offenbart. And so how much time do we really spend trying to get to know him? Wie viel Zeit verbringen wir also wirklich, um ihn kennenzulernen? I want to challenge you to read your Bible. Ich möchte euch herausfordern, lest eure Bibel. Don't read it as just a book, a contract. Lest es nicht so wie einen Vertrag. That was a sad thing about the religious people of Jesus' day. Das war etwas Trauriges über die religiösen Menschen damals zu Jesu Zeiten. They were very dedicated. Sie waren sehr hingegeben. But they were dedicated on a almost like a contractual basis. Aber sie waren hingegeben fast auf einer vertraglichen Basis. And they weren't relating to him as a personal relationship. Und sie haben sich nicht auf persönliche Art und Weise dazu bezogen. God doesn't want to just have a contract with you. Gott möchte nicht einfach nur einen Vertrag mit dir. He wants to have a relationship with you. Er möchte eine Beziehung mit dir. And that relationship will transform your life. Und diese Beziehung wird euer Leben transformieren. So we come to him and we receive his grace into our lives. Wir kommen also zu ihm und wir empfangen seine Gnade in unserem Leben. You know, I've told you, I told you last week, I've written a book about grace. Letzte Woche habe ich euch gesagt, ich habe ein Buch über Gnade geschrieben. About a year ago, I wrote a devotional. I wrote another book. Vor einem Jahr habe ich ein anderes Buch geschrieben. Nobody's ever bought it. Niemand hat das gekauft. But I wrote it. Aber ich habe es geschrieben. I've read it. Und ich habe es gelesen. But this devotional is a very different kind of devotional. Aber dieses Buch ist ein ganz anderes Buch. It's all of the words of Jesus. Es sind alle Wörter von Jesus. In one book. In einem Buch. I took all of the words of Jesus Christ. Ich habe alle Wörter von Jesus Christus genommen. And then I added a few little descriptions about what was happening when he was speaking. Und dann habe ich ein paar paar Beschreibungen dazu gemacht, was gerade geschah an dieser Stelle. I call it a journey with Jesus. Ich habe es genannt eine Reise mit Jesus. And I broke it up into 40 parts. 40 different sections. Und ich habe es in 40 verschiedene Teile unterteilt. But the point is that this devotional, to me, it shows a seeking of who Jesus himself is. Aber dieses Buch für mich zeigt das ein Suchen nach Jesus, danach wer Jesus ist. If we are to be experts about anything, wenn wir Experten über irgendetwas sein wollen, Christians should be experts about Jesus. Christen sollten Experten sein über Jesus. We are Christ-like ones. We are followers of Jesus Christ. Wir sind wie Christus. Wir sind Nachfolger Christi. How much time do you spend searching for him and who he is? Wie viel Zeit verbringst du nach ihm zu suchen und zu suchen, wer er ist? I don't want you to feel bad. Ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst. I want you to make a decision that you will seek him. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst, ihn zu suchen. If you feel bad right now, wenn du dich jetzt schlecht fühlst, repent. Dann tu Buße. That's all. Das ist alles. Repent means to change what you're doing. Buße zu tun bedeutet, das zu ändern, was du tust. Ask God to change your heart. Bitte Gott, dein Herz zu verändern. And to give you a heart that will seek after Jesus Christ. Und dass er dir ein Herz gibt, das nach Jesus Christus sucht. And to let him live in you by spirit. Und dass wir ihn in uns leben lassen durch seinen Geist. Amen. Amen. Seek after Jesus. Sucht Jesus. And that means you're going to have to learn everything you can know about him. Und das bedeutet, ihr versucht alles zu lernen, was ihr über ihn wissen könnt. Jesus, thank you for your love for us. Jesus, danke für deine Liebe zu uns. You are amazing. Du bist unglaublich. You transform us. Du transformierst uns. And you want us to be more than religious people. Und du möchtest, dass wir mehr sind als einfach religiöse Menschen. You want to change us so we're like you. Du möchtest, dass wir uns verändern, dass wir mehr sind wie du. So Jesus, I ask that you come into our lives. Also Jesus, bitte ich dich jetzt, dass du in unser Leben hineinkommst. Let us learn to worship you in spirit and in truth. Lass uns lernen, wie wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen.